Die Arbeiter schienen sich verspätet zu haben. Sie beeilten sich jetzt, ihre Tapeten zusammenzurollen und schickten sich an, nach Hause zu gehen. Raskolnikows Erscheinen hatten sie fast nicht beachtet. Sie unterhielten sich und Raskolnikow verschränkte die Arme und begann zuzuhören. »Sie kam also am Morgen zu mir«, sagte der Ältere. »Ganz früh schon, schön geputzt.« »Warum hast du dich denn so fein gemacht?«, sagte ich. »Warum hast du dich so herausgeputzt?« »Ich will«, sagt sie, »nun völlig zu ihren Diensten sein.« »Siehst du, so war es. Und wie fein sie geputzt war, wie ein Journal. Akkurat wie ein Journal.« »Was ist denn das, ein Journal, Onkelchen?«, fragte der Jüngere. Er schien Onkelchens Lehrling zu sein. »Ein Journal ist, ja, weißt du, solche bemalten Bilder, und die kommen jeden Sonnabend per Post aus dem Ausland herein, zu den hiesigen Schneidern, damit man weiß, wie sich jeder, ob Mann, ob Frau, kleiden soll. So Zeichnungen. Die Männer werden meistens in langen Röcken gemalt, und für die Frauen gibt es feine Sachen, dass man nur Mund und Augen aufsperren kann.« »Was es in diesem Petersburg nicht alles gibt?«, rief der Jüngere begeistert aus. »Außer Vater und Mutter kann man hier doch alles haben.« »Ja, außer diesen gibt es hier alles«, sagte in belehrendem Ton der Ältere. Raskolnikow stand auf und ging in das andere Zimmer, wo früher die Truhe, das Bett und die Kommode der Alten gestanden hatten. Das Zimmer erschien ihm ohne Möbel furchtbar klein. Die Tapeten waren noch dieselben. In der Ecke konnte man an der Tapete deutlich sehen, wo der Ikonenschrein mit den Bildern gehangen hatte. Er blickte sich um und kehrte zu seinem früheren Platz am Fenster zurück. Der ältere Arbeiter begann, ihn von der Seite zu mustern. »Was wollen Sie hier?«, fragte er plötzlich, sich an ihn wendend. Anstatt zu antworten, stand Raskolnikow auf, ging in das Vorzimmer zur Tür, ergriff die Klingel und zog daran. Dieselbe Glocke, derselbe blecherne Ton. Er zog zum zweiten und zum dritten Mal. Er lauschte. Und er erinnerte sich. Das frühere, qualvoll, schreckliche, abscheuliche Gefühl begann immer deutlicher und lebendiger in seiner Erinnerung aufzuwachen. Es durchfuhr ihn jedes Mal von neuem, und ihm wurde dabei wohler und wohler.